weiß nicht, wie man lebt ohne dich. Begreif's nicht, ich wein, ich will, dass es uns noch gibt. Zieh mich an, fühl dich aus, fühl dich geh, fühl dich lauf, fühl dich dreh alles um mich herum, damit du bei mir bleibst. Doch es reicht, denn ich sprich's, aber meins ist nicht, frag, aber frag nicht warum. Sag mir wie. Ich dich lieb, ich will nicht gehen, weil ich weiß nicht wie. Ich will nur noch einmal weinen mit dem roten Kleid und du sagst, es geht vorbei. Ich weiß, oh, sag mir nur, es tut dir leid.